HR2 Kultur. Hörspiel. Im folgenden Hörspiel schildert Edwin Ortmann eine Reise durch Traum und Wirklichkeit. Nach dem Tod seines einzigen Freundes beginnt Heinrich, ein alternder Schriftsteller, aus Trauer und Verzweiflung sein Lebenswerk in Fetzen zu reißen. In seinen Träumen vermischen sich Realität und Fiktion zu einer surrealen Zugfahrt. Im Gepäck hat er die Angst, die Einsamkeit und die Ideenfragmente für ein neues Buch. Er gerät in einen Strudel miteinander verwobener Geschichten, die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und nach eigenen Regeln ablaufen. Eine rasante Reise, bei der ihm die eigenen Gespenster über die Schulter schauen. Ich kann dich in eine Streichholzschachtel hineinerzählen. In ein Streichholzköpfchen kann ich dich hineinerzählen. Anzünden und... Die Clowns, die Liebe, der Tod. Hörspiel von Edwin Ortmann. Der Papierkorb, der überquillt. Sieh dir das an, Agatha. Und mein Freund Arthur hat mir den Rest gegeben. Dein Freund war krank, Paps. Gestorben an einer lausigen Lungenentzündung. Ich bin 6 Jahre alt. Schreib es auf, Paps. Die Wörter sind hinfällig, Agatha. Vom vielen Anfangen bin ich am Ende. Das Alter macht einsamer uns. Immer weniger. Morgen früh bitte wecken. 6 Uhr punktum. Bist du dein ganzes Leben zerreißt? 6 Jahre alt. Ach, du ödest mich an. Ein erwachsener Mensch, der 6 Bücher geschrieben hat, ist 6 Jahre alt? Na, meinetwegen. Aber dann bist du nichts als ein infantiler, kleiner Kacker. Was? Oh, sag das noch einmal. Dann bist du nichts als ein infantiler, kleiner... Wunderbar. Ich danke dir. Ich hab dir was mitgebracht. Schau mal hier. Die Märchenprinzessin Oki gehört zur gleichen Sorte. Oki? Ja, Octavia. Die Frau, an der jegliche Liebe zerschellt. Typ Wellenbrecher. Ach, nicht schon wieder die Frau in der Blutspritzerloge. Ja, weil die Geschichten, erfunden gegen den Tod, immer weniger werden. Erst ist Arthur abgedampft, jetzt muss ich wohl. Wenn ich die Augen zumache, schlafe ich. Auf der Stelle, Standepede. Es ist wie eine Krankheit. Schlaf krank, Tod krank und adieu, adieu, adieu. Du bist zum Schießen, Paps. Schießen? Auf den Mond, was? Du willst mich wohl auf den Mond? Dinge kommen vor im Mond, die das Kalb selbst nicht gewohnt. Agatha, das schreibt sich nicht. Dann musst du eben deine Worte verbrennen. Ach, nur, weil du es mit dem Feuer hast? Verbrennen. Fire Artist. Aus der Asche die Flamme gewinnen, was? Aus Arthur eine neue Geschichte vielleicht? Ach, ich bin lausige 6 Jahre alt. Ein mieser kleiner Kacker, wie du sagst. Im 7. Jahr werde ich die Radieschen von unten begucken. Dann sehen wir weiter. Was hast du mir denn mitgebracht? Etwas zum Aufheitern. Hier. Du musst nur auf den Schornstein drücken. Windlok. So alberner geht's nicht. Ist doch hübsch, oder? Minilok. Also ich mache mich also klein, klein, kleiner am kleinsten. Hocke mich in diese lächerliche Spielzeuglokomotive und dampfe ab. Ist ein Geschenk soll das sein? Fahrerflucht eine Zumutung ist. Ich habe vielleicht dünne Limonade in den Adern, mein schlimmes Tochterherz. Aber ich bin jahrelang in der Blutspritzerloge gesessen. Jawohl, jawohl, jahrelang. Und du schenkst mir dieses abgeschmackte Fluchtfahrzeug. Du solltest dich schämen. Morgen früh bitte wecken. 6 Uhr, Punktum. Ist ja schon gut, Paps. Wieso machst du die Augen zu? Hey, Paps. Augen zu und weggetreten. Den freut überhaupt nichts mehr, seitdem sein letzter Freund den Löffel abgegeben hat. Der Fußboden. Ein einziger Papierkorb. Fetzen nichts als Fetzen. Was schreibt da denn der komische Erfinder? Die Bahnhöfe rücken immer enger zusammen. Ausgang, Exitus. Zeit wird weniger. Die splitterfasernackte Frau am Straßenrand macht Autostopp. Und die Tragödien der Liebe. Die eineigen Zwillinge halbieren Pila. Der Mensch ist ein Gierschlund, ein Gulu-Gulu. Will immer fressen, um nicht gefressen werden. Suppenschüssel womöglich gleich Urne. Einen Toten auslöffeln. Wenn ich Arthur durch Worte auferstehen lasse, kann ich ihn trösten. Dazu Bruno. Immer hinter Oki. Dem Hintern seiner eigenen Wünsche hinterher. Also das ist was? Gut, Paps. Ist gut? Hirnverbrannte Lok da. Gut? Ein Toter. Gut? Die Fetzen da sind gut? Sehr gut, Paps. Und du bringst nichts zustande. Ach, du bringst nichts zustande. Zündest Gärten an, ein brennendes Gartenkunstwerk. Aber die Gärten brennen nicht. Weil ich Jack noch nicht kannte. Ach, deinen pickeligen Amerikaner. Also. Deinen Mr. Marmalade. Frisst Marmelade und weiß nicht, wie man dazu sagt. Marmalade. Paps, das hättest du nicht sagen dürfen. Eines Tages zündet sie sich noch selber an. Aber da, sie selbst brennt genauso wenig. Agatha! Was soll denn der Kokolores? Wo willst du hin? Agatha! Nach Ondara! Wirft sich ins Auto, in das Steuer. Ondara. Ich habe Ondara nicht erfunden. Wenn ich die Augen zumache, schlafe ich. Und ob das nicht zum Schießen ist? Mini-Bahnhof, Mini-Bahnsteig, Mini-Lok. Klein, kleiner am kleinsten. Und da, der Lokrer kommt angewitzt. Wichtel klettert in sein Führerhaus. Anfang der Geschichte? Nein, Oki fängt an, Octavia, Typ Wellenbrecher und Bruno, der gebrochen wird. Noch nie so winzige Figuren entwickelt. Klein kommt groß raus oder wird's immer mickriger. Und schon kommen sie den Bahnsteig lang, Oki und Bruno. Er hinter ihr her, Bruno. Sie immer voran. Bruno, ich liebe dich. Ach, der schönste Tag in meinem Leben. Das will ich doch hoffen. Wir fahren weg. Sehr weit weg. Da der Zug. Bloß eine Lokomotive? Keine Waggons? Ein Lokführer bloß. Na, ihr Turteltäubchen? Einer kann bloß mit. Mal hier, mal dort und gleich wieder fort? Genau so. Aber Herr Lokführer, ich... Mann, ich brauche eine Frau. Ja, wer rastet, der rostet, mein allerliebster Bruno-Schatz. Kriegst noch einen Abschiedskuss? Immer herauf auf meinen Dampflokführersitz. Ja, schöne Frau. Bruno, folge mir. Verlass mich nicht. Jetzt hat sich's ausgeschatzt. Er braucht eine Frau und ich... Ich liebe sie. dachte, du bist... Man kriegt mich nicht so leicht unter. Da bin ich aber froh. Du meinst wohl schadenfroh. Und wer sind die da? Wer da? Gaga! Chico, Zocco und Pila. Und wo steckt deine Frau? Auf jedem Bahnhof. Auf jeder Reise habe ich sie verloren. Tja, Bahnhöfe waren mir immer schon suspekt. In jeder Ankunft liegt bereits die Abfahrt begraben. Bahnhof gleich Friedhof. Paare sollen gefälligst zusammenbleiben, wenn sie verreisen. Wir waren immer zu dritt auf Reisen. Immer zu dritt. Am Schluss waren wir tot. Fast. Entleibt. Fast. Weil wir mit dem Auto fuhren. Ich kann euch nicht mehr sehen. Oh, Pila. Sie steigt aus, geht immer zu Fuß weiter. Schrott! Nichts als Schrott! Sie geht, steht, liegt zwischen uns. Weil wir Zwillinge sind. Einmal stand sie splitterfasernackt am Straßenrand. Machte Autostopp. Weil ich zum Flugzeug musste. Splitterfasernackt zum Flugzeug. Wir nahmen sie mit. Wir blickten sie an. Wir aßen sie auf. Unablässig. Oh, Pila. Und wieder steigt sie aus. Das wird euch noch leid tun. Nur die Stöckelschuhe hatte sie an. Wir landeten im Krankenhaus. Sie litt unter Erfrierung. Im Doppelbett zu dritt. Eine rasante Frau. Und adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Das sind doch Zwillinge. Meine eineigen Ausgeburten. Und schleppen immer diese Urne mit sich herum. Die zwei oder die drei? Die hundsbeknackten drei. Chico, Zocco und Pila. Jede Reise ist ein einziges Ersticken. Dann sag was. Sag doch was. Wieso? Was soll ich... Weil du sonst erledigt bist, mein lieber Freund und Kupferstecher. Tot und aus der Traum. Also, deine Frau... Meine Frau. Meine Frau und ich, wir waren auch immer zu dritt. Das hat mich umgebracht, Heinrich. Das hat mich umgebracht, dieser Kanacke. Was ist mit diesem Kanacken? 27 Jahre jünger als ich. Ich liebe meine Frau immer noch. Der Kanacke ist der Gulo Gulo. Verflucht und verstümmelt soll er sein, der Gierschlund. Meine Frau und ich sind immer zusammen verreist. Immer. Ja, wenigstens etwas. Von wegen. Der Gulo Gulo ist uns gegenüber gesessen. Hieß auch noch Kunz. Kannst du dir das vorstellen? Herr Albert Kunz. Nannte ich meine Frau Hinz. Das brachte sie in Rage, in Liebesrage. Ein Aphrodisiakum war das, dieser Kanacke. Verstümmelt soll er sein. Aber ihn töten bringt Unglück. Einen Mörder töten soll Unglück bringen. Ja, weil die Seele des Gulo Gulo dann über dich kommt. Und du wirst nie wieder schlafen. Das wünschst du dir wohl? Besser zu dritt als tot. Und Agatha nach Undara. Deine Tochter? Der Mensch ist ein Monstrum, Arthur. Will einfach nicht aufhören, will immer mehr. Obwohl mehr weniger ist, am Schluss. Hör auf damit. Etwas Libellenhaftes wünsche ich mir. Durchsichtige Flügel. Etwas nicht für, sondern gegen die Zeit. Das ist ja widerlich. In Laor, der blinde Uhrmacher. Jetzt sag bloß. Der die Zeit abstellt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ohne Ziffer, ohne Zeiger, ohne Gesicht. Und so und sagte. Eigentlich solltet ihr zusammen sterben. Wenn ich nur daran denke, muss ich weinen. Was soll das jetzt wieder? Wenn ich weinen muss und will nicht, ist Chico dran. Das genügt, weil wir Zwillinge sind, aus einem Ei hervorgegangen und eines Tages in einem Ei verschwunden. Das Ei soll eine Urne sein. Das geht dich einen nassen Staub an. Eine nasse Asche. Ich muss schon bitten. Na, dann bitte mal, du Arsch. Sterben ist sowieso besser, als du denkst. Sterben? Wo ist Pila? ihr uns wieder mal davongestöpselt. Splinterfasernackt, dass wir sie umbringen. Hat sie gesagt. Und adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Tja, die Liebe muss immer neu sein. Das hat der Gulo-Gulo auch gesagt. Sind wir indianische Trapper womöglich? Die indianischen Trapper martern den Gulo-Gulo, auch Vielfraß geheißen, weil er ihre Vorratslager plündert. Sie stechen ihm die Augen aus, schneiden ihm die Zunge ab und lassen ihn, also verstümmelt, wieder laufen. Ich habe ihn laufen lassen. Den Kanaken. Aus Liebe, ich weiß. Und wer hat dir aus der Blutspritzerloge herausgeholfen? Hä? Ist ja gut, ich danke dir. Aber du willst immer mehr. Weil weniger Angst macht. Wo liegt dieses Ondara? Ich war schon mal in Ondara. Deinen Lügen die Beine abschneiden. Als Kind, mit meinem Vater. Heute bin ich so alt wie mein Vater. Alt nicht und jung auch nicht. Du bist bloß komisch. Ein Komiker, der sich um Kopf und Kragen redet. Mein Vater saß im Rollstuhl. Auf dem Kirchplatz von Ondara. Im Kies die Rollstuhlräder, die plötzlich nicht mehr knirschten. Stillstand. Der Himmel stand still. Die Rollstuhlräder, die Basilika aus Backstein, alles stand still. Und jetzt das Vesperläuten, der Abendstern. Vesper und Venus. Plötzlich wusste ich, das ist das letzte Mal. Das letzte? Er war tot. 2 Wochen später. Du oder dein Vater? Mein Vater natürlich. Natürlich. Was sucht meine Tochter in Ondara? Ist wie ausgedacht. Arthur, alter Freund und Kupferstecher. Todsicher geht die Uhr im Falsch. Und Agatha? Agatha. Ihre Mutter liebte das Blut und Agatha liebt das Feuer. Du hast dünne Limonade in den Adern, sonst nichts, sagt ihre Mutter gern zu mir. Sie war Krankenschwester. Meine einzige große Jugendliebe, die ich dann auch noch heiratete. In ihrer Freizeit bestickte meine Frau die Fahne ihres Boxvereins. Die haben sie dann in die Blutspritzerloge gehängt. Jedes Jahr eine neue Fahne. Am Anfang unserer Ehe ging ich noch mit zu den Kämpfen. Arthur kam auch einmal mit. Was für eine blutige Sauerei, sagte er und kotzte versehentlich auf ihre Fahne. Ja, die waren vielleicht sauer. Ja, wir machten uns dünn, sehr dünn. Und gingen wieder einmal zum Billard spielen. Diese Boxer, sagte meine Frau gern, die sind stolz und brutal. Und ihr Gesicht leuchtete. Ich war nicht stolz und brutal war ich auch nicht. War ja bloß ein schäbiger Anwalt. Dünne Limonade eben. Meine Frau versorgte die Boxer zwischen den Runden und nach dem Kampf, da konnte es schon mal vorkommen, dass sie mit einem von ihnen in den Federn landete. Einmal kam sie völlig zerschlagen nach Haus. Blaues Auge, Blutergüsse, Schürfwunden. Deinem Rambo, sagte ich empört, dem mache ich den Prozess, den bringe ich in die Gitter. Weil du nicht hast, was er sich traut, sagte sie. Und mein Freund Arthur sagte, zieh Leinemann, reich die Scheidung ein. Ja, er hat mir sehr viel geholfen in dieser Zeit. Und jedes Billardspielen mit ihm war Freude, Friede, Freundlichkeit. bis er Buddhist wurde. Der arme Hund. Der Rambo kam dann vor Gericht. Ich verlor den Prozess, weil meine Frau ihre Aussage widerrief. Dann zog meine Frau zu ihrem Rambo. Agatha blieb bei mir. Ich schrieb meinen ersten Roman. Der spielte im Boxermilieu, hatte den Titel Bitteres Blut, handelte von der dünnen Limonade und von der Blutspritzerloge und mauserte sich zu einem passablen Erfolg. Mein Anwaltsberuf hängte ich an den Nagel. Ich schrieb mein nächstes Buch. Jetzt war ich 2 Jahre alt. Und 3, 4 Jahre später kaufte ich für Agatha und mich ein Haus auf dem Land. Und da wollte ihre Mutter wieder zu uns ziehen. Wegen Agatha, dachte ich. Doch Agatha sagte, das gibt dann nur wieder böses Blut. Oder dünne Limonade, dachte ich. Außerdem, sagte Agatha, haben Mama und ich uns so viel auch nicht zu sagen. Ich besuche sie lieber bei ihren Boxern, da brauchen wir nicht zu reden. Aber sie ist voll drauf. Und inzwischen, voll drauf ist auch meine Tochter Agatha. Sie hatte ihre Passion entdeckt. Für das Feuer. Sie experimentierte mit Strom, Gas, Schwarzpulver. Sie verwandelte Tischtennisbälle in zierliche Eierhandgranaten. Und die Benzin- und Phosphorfläschchen, die in Nachbars Garten explodierten, musste sie hier verbieten. Aber Passion ist Passion, sodass sie eines Tages, unseren Speicher wie eine spitzgieblige Rakete in den Himmel jagte und unser Haus brannte nieder bis auf die Grundfesten. Ich war nun doch etwas verärgert, das muss ich zugeben. Denn das eine Kunst, welche auch immer so viel kostet, möglicherweise sogar Menschenleben, das wollte nicht in meinen Kopf. Solch romantische Kunstauffassung war mir zuwider. Was zur Folge hatte, dass ich mit Agatha ein ernstes Wort sprach und sie sich schließlich unter Tränen bereit erklärte, den besten Verhaltenstherapeuten aufzusuchen, den wir ausfindig machen konnten. Ja, und dieser nun leistete so hervorragende Arbeit, dass Agatha zwar immer noch ihre Passion fürs Feuer hatte, doch sie konnte nicht mehr damit umgehen. Nicht mal ein Streichholz kann sie mehr anzünden. Ihre Hände zittern dann wie Espenlaub. Sie bekehrt andere zum Feuer. Wie zum Beispiel ihren bittigen Mr. Marmelette. Doch sie selber ist impotent. Ich habe ihr ein Häuschen geschenkt. Eine Holzhütte am See. Und was tat sie? Anstatt sie anzuzünden, hat sie vermietet. Ziemlich spießig, finde ich. Man soll doch etwas mehr tun für seine Kunst, finde ich. Ach, ich liebe meine Tochter, doch ihr Handicap macht mir Sorgen. Es geht mir ehrlich gesagt auf die Nerven. Eine Tochter mit so viel Frust ist einfach unerträglich. Manchmal. Ach, wenn ich die Augen zumache. Arthur. Ein Bahnhof genau wie der andere. Es soll für niemals von Fleck gehen. Bruno und Oki treffen sich fast nur noch auf dem Bahnhof. In der Bahnhofshalle, im Bahnhofsrestaurant, auf dem Bahnsteig. Oki! Bruno! Oki, Liebste, endlich! Wo kommst du denn her? Gesucht hab ich dich. Die glatten, glänzenden Schienenstränge, die durch die Nacht donnernden Lokomotiven. Die Strecke Stockholm-Syrakus dauert einen einzigen Kuss lang. Okay, wir brauchen Zeit. Für uns. Je mehr Zeit wir gewinnen, umso weniger haben wir. Alle Hotels abgeklappert, nur wegen dir. Waggon Lee, mein lieber Schlafwagen, Carrozza di Letti. Liebst du mich? Ich bin du, du bist ich. Das ist fürchterlich. Ich verstehe dich nicht. Ein Toter bekam von seiner Klinik einen Brief. Wie geht es Ihnen, sehr geehrter Herr X? Miserabel. Eben. Na gut, ich liebe dich. Von ganzem Herzen? Von ganzem... Ach, pipapo. Je mehr Zeit wir gewinnen, umso weniger haben wir? Wir sind nicht wir. Hier da, du da, Gaga. Oh je, die Zwillinge. Und wo ist Pila? Der Zug hat ein Radar. Der Computer im Stellwerk schnappt über. Der zweite Zug fährt in den ersten hinein. Wie eine Schlange? In eine andere Schlange? Hineinfährt. Weil eine Schlange allein? Gibt niemals eine andere Schlange. Höchstens eine Haut, ein Loch, ein Nichts. Es müssen immer zwei sein. Arthur, wo steckst du? Die Lokomotive steckt in der Lokomotive. Die Waggons stecken in den Waggons. Ein Unglück kommt immer zu zweit. Der Lokführer ist jetzt zu zweit. Die Lok in der Lok kaputt. Die Waggons in den Waggons noch kaputter. Der Lokführer weint. Seine Tränen sind doppelt. Und wo ist Pila? Der ganze Schrott fährt jetzt weiter. Ins Gefängnis. Und was suchen die Zwillinge im Gefängnis? Ach, du bist da? Pila, wen sonst? Man hat sie geschnappt. Geschnappt, Pila? Banküberfall. Sie hielt die Pistole dem Kassierer vor die Nase und sagte, noch ist der Finger nicht krumm. Glaub ich dir nicht. Gut, dann eben nicht. Also, abseilen wollte sie sich. Die Zwillinge machten sie krank. Wenn sie zu dem einen sagte, ich liebe dich, meinte sie immer den anderen. Immer vom Falschen erobert und immer in der Hoffnung, dass es der Richtige ist. Boah, das war zu viel für sie. Zuerst fühlte sie sich reich. Von zwei Männern gleich stark geliebt zu werden, das war schon was. Dann aber, mit der Zeit, wurde sie immer ärmer, verwirrter. Doppelt geliebt fühlte sie sich gnadenlos halbiert. Ihr Herz leer, in ihrem armen Kopf das Zwillingsgestirn. Ich bin Zocco, weil ich Chico bin. Oder umgekehrt, ich bin Chico, weil ich Zocco bin. Am Schluss bin ich gar niemand mehr, sagte unsere heißgeliebte Pila. Und adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu. Aber das mit dem Überfall stimmt. Pila überfiel einen Polizisten, raubte ihm die Pistole, drohte ihn zu erschießen. Endlich kam sie hinter Gitter. Endlich fühlte sie sich in Sicherheit. Die Liebe am Schluss ist immer eine Falle. Eine miese Geschichte, Heinrich. Und deine Gulo-Gulo-Geschichte? Ohne das Feuer bist du tot. Bist du doch schon, Arthur. Mein Schlaf ist nicht so tief. Ich erfinde dich, mein lieber Freund und Kupferstecher. Der Abschied ist bitter. Ich liebe dich, aber das Spiel heißt adieu, adieu, adieu, adieu. Eine Schweinerei, dieses Spiel. Das ganze Leben ist eine einzige... Blutspitzerloge. Eine blutige Schweinerei. Aber zumindest habe ich meiner Frau kein Geld gegeben. Ich habe meiner Frau alles gegeben. Alles. Weil ich Buddhist bin. Erst wolltest du sie kaufen, ihren Körper, weil sie 27 Jahre jünger war als du. Und als das nicht klappte, wurdest du Buddhist. Das ist deine Erfindung. Und der junge Kanake? Mit deiner Frau? In deinem Bett? Eifersucht, na gut. Aber du bist gnadenloser als der liebe Gott. Ich kann dich in eine Streichholzschachtel hineinerzählen. In ein Streichholzköpfchen kann ich dich hineinerzählen. Anzünden und... abgebrannt. Zu Tode erzählen kann ich dich. Sie hat zu mir gesagt, du hast mein Herz verbraucht. Aufgebraucht meine Gefühle. Aber dann hat sie sich diesen jungen Kanaken geangelt. Herzrenovierung. Und ihre Gefühle waren wie neu. Ein abgebrannter Buddhist. Fastenzeit. Galgenhumor. Bruno und Oki treffen sich im Bahnhofshotel. Auch das ist Galgenhumor. Die beiden sind doch völlig kaputt. Ein faszinierendes Liebespaar, mein Lieber. Wenn er ankommt, ist sie schon fort. Aber eine Nachricht liegt bereit. Was du nicht sagst. Oki, Octavia, sie schreibt, Fasten steigert den Hunger. Bruno, Liebster, wenn die Liebe nicht tötet, ist sie selbst schon tot. Dazu Ankunft, nächster Bahnhof und Ankunft, nächster Bahnhof. Sie sind Feuer und Flamme? Feuer und Flamme ist meine Tochter Agatha. Sie hat, bevor sie zu dieser Therapie ging, Geld von mir genommen und vor meinen eigenen Augen verbrannt. Das ist ein Kunstwerk, Paps, hat sie gesagt. Hart erarbeitet, habe ich gesagt. Damit dein Herz weich wird, hat sie gesagt. Mein Herz ist schon weich, wie ein Pudding, habe ich gesagt. Aber den nagelt keiner an die Wand, habe ich gesagt. Ich nagle ihn an die Wand, hat sie gesagt. Ich schütte Benzin darüber, ich zünde ihn an, deinen Pudding. Weil sie dich liebt, Heinrich. Was ist denn? Gott verdammt mich. Was soll denn das jetzt mitten in der Nacht? Der Schlaf für den einen ist der letzte Dreck für den anderen. Walross, sag was oder verpiss dich. Hey, Baby Henrik, you're a disgusting marmalade. Lousy 6 years old. We light a fucking fire under your asshole. Agatha? Und dass ich zum Schießen bin, hat sie gesagt. Ein kleiner, infantiler Kacker. Dinge kommen vor im Mond. Ich hab dir auch was mitgebracht, hat sie gesagt. Du musst nur auf den Schornstein drücken. Geh nicht nach Ondara. Was soll das jetzt wieder? Weil Ondara ein alter Schaden ist. Schwachsinn, Schwätzer. Ein Unglück wie Pila. Und wo ist sie, eure Pila? Wir kamen an vor dem Gefängnis. Sie kam heraus. Das Gefängnistor krachte ins Schloss. Pila! Darf ich vorstellen? Chico Zocco. Das ist Bodybuilding Max. Das sind sie also. Die beiden Kacker. Max war so groß wie die Freiheitsstatue. Wir hätten auf seinen Bizeps tanzen können. Die Freiheitsstatue nahm sich Freiheiten heraus. Alle beide. Soll ich alle machen? Alle beide alle. Uns beide alle alle? Wieso denn alle alle? Okay, alle. Weil ihr mich kriminell und krank macht. Aber das sind wir nicht. Das ist die Liebe. Max. Beide. Alle. Und packt uns doch glatt am Schlawittchen. Dieser Bodybuilding-Max. Donnert unsere Schädel gegeneinander. Mir tut das so weh. Fünfmal. Zehnmal. Jetzt sind wir tot. Beide. Alle. Und schmeißt uns vors Gefängnistor. Jetzt sind wir erst recht tot. Aber wo ist Pila? Pila. Pila! Pila! Die Freiheitsstatue geht weinend die Straße hinunter und sucht Pila. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Weil groß manchmal so klein rauskommt, versenken wir unser Ohr ins Bahnhofshotel. Was sollen wir da? Dem Lied der Liebe lauschen. Zimmer 318, bitte. Noch so ein paar Ausgeburten? Nein, nur einer davon. Die Dame ist leider abgereist. Hier, eine Nachricht für Sie. Jede Nachricht, ein Funke Hoffnung. Nächste Stadt, nächstes Hotel. Was kann ich für Sie tun? Nummer 717, bitte. Kein Schlüssel für Sie. Aber da, ein Brieflein. Liebster, Liebster, mich hungert nach dir. Nach dir. Ich suche ein Geschenk für dich und du bist je ferner, umso näher mir. Das Glück im Unglück ist das größte Glück, oh Liebster. Übermorgen selbe Zeit, selbe im, Hotel Zeit im Hotel Veneta. Fastenzeit und noch ein Funke. Nächste Stadt, nächstes Hotel. Weil du es zum Übernächsten nie geschafft hast. Was soll das heißen? Dass du über deine Blutspritzerdame, deiner Boxerschickse, niemals hinausgekommen bist. Sie war meine Jugendliebe. Und das war alles? Das war mehr als genug. Und genau deshalb... Noch einmal, Bruno. Oh, Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Zimmer Nummer 713, bitte. Oh, eine Botschaft für Sie. Danke. Übermorgen Hotel Rungholt. Die Liebe lieben, Liebster. Noch ein Funke. Und noch ein Hotel. Zimmer Nummer 817. Die Holde ist eben abgereist. Hier eine Nachricht und ein Geschenk für Sie. Eine Pistole? Eine echte Smith & Wesson. Hotel Atlantis Ondara. Morgen, Liebster, gleiche Zeit. Am Meer, auf dem Meer, im Meer der Liebe. Ich kann's nicht glauben. Die Frau lässt sich ihre Liebe was kosten. Wo liegt denn dieses Ondara? So weit im Süden, dass es schon gar nicht mehr wahr ist. Wo alle Wege bloß mehr nach Norden führen? Wo alle Wege... Das ist gut, Mann. Echt gut ist das. Ondara. Okay. Ich liebe Sie. Ich auch. Was? Was haben Sie gesagt? Es hat gefunkt, Mann. Was? Ich auch, habe ich gesagt. Pardon. Was kann ich für Sie tun? Sterben können Sie für mich. Oh. Oh. Es war doch bloß ein Scherz. Mit der Liebe scherzt man nicht. Funken einer Fieberkurve und jeder Liebesbrief ein Schuss mitten ins Herz. Nur, dass der letzte den Verkehr trifft. Was kann ich für Sie tun, damit die Musik mehr wird? Wo ist Pila? Das Ziel, das sich entfernt. Mehr und mehr. Immer in die Sackgasse hinein. Das ist die Kunst. Wo Pila ist? Im Krankenhaus. Ihr beide macht sie krank. Weil der Weg vorwärts immer zurückführt. Nur wer rückwärts geht, kommt wirklich voran. Und Pila? Wir haben sie halbiert. Damit sie weniger leidet. Aber leider leidet sie jetzt doppelt. Und adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Eine unmögliche Geschichte, Heinrich. Arthur, es kommt noch viel schlimmer. Bruno trifft Oki wieder. Was für ein Glück. Zärtlich legt er ihr den Arm um die Schulter. Nur ist Oki etwas reizbar an diesem Tag. Sie winkt zwei Polizisten heran. Der Kerl da, ruft sie, hat mich bekrapscht. Und der eine Polizist erkennt in Bruno den Mörder mit der Smith & Wesson. Personalien, Alibi, Geständnis. Alles stimmt. Der zweite Polizist sagt zu Bruno, Mord, mein Lieber. Und Bruno sagt, aber Oki, ich liebe sie. Und der erste Polizist, darauf steht lebenslänglich, Bruno wird abgeführt, ohne Bruno ist Oki nichts. Du bist ein Erfinder von Monstrositäten. Weil ich nach Ondara muss. Da, plötzlich sehe ich genau deine Tochter. Arthur, lass Agatha aus dem Spiel. Ein Unfall. Ziemlich dickes Auto, teures Blech, total zerknautscht. Hör bitte auf. Die Frau liegt blutüberströmt überm Lenkrad, Sanitätswagen mit Sirene. Hör sofort auf. Der Notarzt forscht nach unter dem vielen Blut. Alles nur Platzwunden, sagt Was? Er. Was, Platzwunden? Ja, und dann? Dieser einzelne Finger, abgetrennt, einsam und dünn. Dass er von ihr, von Agatha, stammen könnte. Du sollst aufhören. Man sucht eine Stelle zum Annähen, findet aber keine. Der Notarzt... Ich warne dich, Arthur. Nein, er glaubt, er halluziniere. Die nein. Frau kommt zu sich. War noch eine Person im Auto? Fragt der Arzt die Frau. Nein, sagt sie. Nein! Arthur, ich bin fertig mit dir. Das ist doch der Rest vom Rest. Das kannst du nicht machen. Das ist traurig. Nein. Fertig. Und nein. Entlasse dich hiermit, mein lieber Freund, mein halbseitener Buddhist. Tu es nicht. Nein, tu's nicht. Ich kann nicht mehr. Ich muss nach Ondara. Nein. Traurig, nein. Fertig, nein. Aus nein. Mit dir. Nein. Plötzlich wird alles federleicht. Ein Kinderspiel. Arthur? Keine Antwort. Die Welt wird weniger, ein Körnchen Wahrheit weniger. Aber wo liegt dieses verdammte Ondara? Ich habe alle Papierkörbe verbrannt, Paps. Agatha! Sie zeigen dir den Weg nach Ondara. Eine Allee ganz aus Feuer. Es ist deine Allee. Ich schenke sie dir, Paps. Aber Agatha, ich... Nein, dreh dich nicht um. Du musst rückwärts gehen. Es wird dir nichts passieren. Du wirst bloß sterben. Aber das macht nichts. Das macht nichts? Weil Sterben sowieso leichter ist, als du denkst. Musst dir nichts denken. Auch Zwillinge müssen sterben. Bodybuilding Max hat sich im Gefängnis... den tödlichen Virus geholt. AIDS. Diesen Virus unserer heißgeliebten Pila... in den Muff gepustet. Der Virus hat Max... aufgefressen. Dann hat Pila... den Virus uns vermacht. Und wurde selber von ihm... alle gemacht. Arme Pila, von uns halbiert, vom Virus... abserviert. Nur hat der Virus dann auch uns... Ihr seid doch nicht tot. Das ist ja grauenhaft. Weil in den Papierkörben dein Leben verbrennt, Paps. Agar. Wie geht's denn so? Gar nicht. Gar nicht so. Gar nicht so übel. Du musst nur rückwärts gehen. In dieser brennenden Allee rückwärts? Weil nur wer rückwärts geht, wirklich vorankommt? Bravo, Paps. Oh, man tut sein Bestes. Aber dreh dich nicht um. Wo bist du, Agatha? Auf dem Mond, weil du zum Schießen bist. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich liebe dich, Paps. Oh ja. Und null. Oh, nein! Feuer! Ja, bitte? Beim nächsten Ton ist es 6:06 und 0:00 auf dem Mond. Und weil in den Papierkörben mein Leben verbrennt. Ach, das ist gut. Und die Asche aufs blaue Meer hinaus. Arthur, ich danke dir, alter Freund und Kupferstecher. Der eine ist tot und der andere bedankt sich. Hey, der Anrufbeantworter. Der weder Fragen noch Anrufe beantwortet. I'm calling from New York. I'm Jack, was? A friend of your daughter, was? Agatha. Yesterday, she burned herself in the head of the Statue of Liberty. Was soll das? Boy, all the Americans are very angry with your daughter. I'm very proud of her, because she was the boldest, the finest fire artist in this whole country. If you want further information, you can call 00-1-2-1-2-2-6-0-7-9-0-8-7. Hello, Jack? Jack the Liberty motherfucker is in prison, man. Yes, and my daughter Agatha? All burnt up, man. Go to hell with your daughter. Go to hell with your daughter. Thank you. Thank you very much. Oh, bloß ein kleines Happening, Paps. Na Gott. Mein Freund und ich, wir fliegen heute nach Amerika. So langsam werde ich 7 Jahre alt, Agatha. Das freut mich für dich, Paps. Und danke für die hübsche Minilok. Ein wunderbares Geschenk. Immer wenn mir ein Bahnhof zu viel wird, dann drücke ich einfach auf den Schornstein und fahre nach Undara. Die Clowns, die Liebe, der Tod. Hörspiel von Edwin Ortmann. Die Personen und ihre Sprecher waren Heinrich Martin Schwab, Agatha Almut Henkel, Arthur Werner Eichhorn, Oki Kirstin Petri, Bruno Hans-Jörg Krumpholz, Chico Jens Wawracek, Zocco Marc-Oliver Bögel. In weiteren Rollen Gerd Andresen, Renate Jett, Walter Renneisen, Peter Rühring. Ton Ute Hesse, Schnitt Brigitte Kottkamp. Regieassistenz Kirstin Petri. Regie Hans-Gerd Krogmann. Produktion Südwestrundfunk 2000.